Der Absturz allein entspricht dem Börsengesamtwert von Unternehmen wie McDonald's oder Nike. Alles nicht so schlimm, sagt ein Teil der Investoren. Facebook sei nach wie vor eine Geldmaschine, so Mark Mahaney im Wirtschaftssender CNBC. You still have Facebook Messenger. Es gibt den Facebook Messenger und WhatsApp. Das sind zwei Dienste mit Nutzern jenseits der 2 Milliarden. Und beide hat man noch gar nicht monetarisiert. Zero monetized to date. Auslöser für den dramatischen Wertverlust an der Börse waren insbesondere die aktuellen Nutzerzahlen. In Europa sind diese um 1 Million zurückgegangen auf 376 Millionen für einmal im Monat aktive Nutzer. Bei den täglich zurückkehrenden Mitgliedern in Europa gab es sogar einen Rückgang von 282 auf 279 Millionen. Dennoch ist Facebook, was die Zahl seiner Mitglieder angeht, gewachsen. Aber eben deutlich langsamer als erwartet. Viele Anleger hätten das Wachstum bei Facebook für selbstverständlich gehalten, meint der Investor Ed Keon. Sie nahmen an, da könne man nichts falsch machen, es ist aber eben kein Selbstläufer. Well, I think some investors have started to think that growth was the new safety. You really couldn't go wrong here. And so this is just a knowledge that things don't always go according to plan. Vom rapiden Wertverlust der Facebook-Aktie dürften viele Mitarbeiter des sozialen Netzwerks in der Firmenzentrale von Facebook in Menlo Park im Silicon Valley schockiert gewesen sein. Die meisten der 30.000 Mitarbeiter sind über Aktienpakete, die sie erst nach einer bestimmten Zeit verkaufen dürfen, an dem Unternehmen beteiligt. Allein das Vermögen von Konzernchef Mark Zuckerberg ist gestern um fast 16 Milliarden Dollar geschmolzen. Für die Analystin Natasha Lamb sind die Ursachen klar. In der Tech-Sendung von Bloomberg TV in San Francisco sagte sie: Corporate governance, platform manipulation, whether it's Versagen der Unternehmensführung, Manipulation bei den Wahlen, Fake News, Hate Speech und sexuelle Belästigung sowie Gewaltverherrlichung, die via Facebook hinausgetragen wird. All diese Dinge hätte man schon viel früher und proaktiv angehen können. Roger McNamee gehört zu den ersten Investoren in das soziale Netzwerk. Heute ist er ein scharfer Kritiker. Auch er sieht die Skandale der vergangenen Monate als eine Ursache. Außerdem glaubt er, dass dem Netzwerk in seinen Märkten mit der höchsten Profitabilität langsam die Nutzer ausgehen. I do think they are running out of users in their most profitable markets. Gemeint sind hier die USA und Europa. In den Staaten verdiente Facebook mit Werbung gut 25 Dollar pro Nutzer im vergangenen Quartal. In Europa waren es nur noch 8,6 Dollar. Die Marktsättigung ist das eine. Weil Facebook jetzt massiv in Datenschutz und Sicherheit investieren muss und tausende neue Mitarbeiter einstellen will, wird aber die Profitabilität des Unternehmens leiden. Langfristig könnte sogar Facebook-Gründer Zuckerberg Probleme bekommen. Und zwar mit seinen eigenen Mitarbeitern, meint Kritiker McNamee. Die Loyalität der Mitarbeiter wird sinken. Ihre Bereitschaft, über bestimmte Dinge einfach hinwegzusehen, wird abnehmen. Wie zum Beispiel die mutmaßliche Rolle der Plattform bei den ethnischen Säuberungen in Myanmar, die Wahleinmischung in den USA oder beim Brexit. All das ist den Mitarbeitern bisher leicht gefallen, weil der Aktienkurs nach oben ging wie eine Rakete.